sehe mir gleich ein Video an. Was denn? So eine Art Horrorfilm. Jedes Jahr an Halloween treiben unheimliche Geister und Monster ihr Unwesen. Süßes oder Saures? Es kommt irgendjemand. Quatsch, Sophie. Zu uns kommt nie jemand an Halloween. Platz 5. Halloween Town. Meine Oma ist eine Hexe. 1998. Märchenhafte, sanfte, nicht sehr düstere Halloween-Geschichte. Das darf natürlich nicht anders sein bei Disney. Marnie? Ja, Halloween ist wie für sie gemacht, würde ich sagen. Geister, Hexen, Vampire. Eigentlich macht sie die ganze Mathestunde nichts anderes als so ein Zeug zu Hermie. Die 13-jährige Marnie also erfährt, dass sie eine Hexe ist und reist mit ihren Geschwistern zur Hexengroßmutter nach Halloween Town. Da leben Geister, Vampire und Dämonen nicht mehr in Frieden zusammen, denn das Böse hat seinen Platz eingenommen. Auf 3 Fortsetzungen hat es Halloween Town bis 2006 gebracht. Wie Superhelden neigen auch Grusel-, Horror- oder Monsterfilme zu Fortsetzungen, was im Folgenden belegt wird, soweit ich noch durchblicke. Platz 4. Scream von Wes Craven, 1996. Alles begann mit einem furchtbaren Schrei. Die Regeln, um in einem Horrorfilm zu überleben, die hier entworfen werden, könnten doch auch für den Halloween-Film gelten, oder? Und die erklärt einer der Teenager im Ur-Scream-Film. Hier gab es noch 3 Fortsetzungen, inzwischen gar eine Serie. Während dieser Teenager mit seinen dem Tode geweihten Kumpels John Carpenters Halloween, den Klassiker des Genres, guckt. Kommt gleich. Die Regeln also, kein Sex, kein Alkohol oder Drogen und nie. Niemals, nie, unter keinen Umständen darfst du sagen, ich komm gleich wieder. Klappt natürlich nicht. Denn dann kommst du nicht wieder. Hundertprozentig nicht. Platz 3. Jetzt der Klassiker. Ich bin sein Arzt. Sie müssen vorbereitet sein. Halloween, die Nacht des Grauens von John Carpenter. 1978. Sind Sie es nicht, können Sie Ihr Testament machen, Sheriff. 1978, der Urfilm, Mutter aller Halloween-Filme, um diesen Serienkiller, der jedes Jahr in der Halloween-Nacht mordet. Ich habe 8 Jahre lang versucht, mit ihm Kontakt zu bekommen. Dann nochmal 7 Jahre, um zu verhindern, dass er jemals wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Ich wusste zu gut, was sich hinter diesen Augen verbirgt. Das absolut Böse. Ob nun Drew Barrymore, Scream, oder hier Jamie Lee Curtis in Halloween die bessere Scream-Queen ist, darüber lässt sich streiten. Jedenfalls ist Mike Myers, der blutrünstige Killer, erst in der 7. oder 8. Fortsetzung, also in Halloween, 20 Jahre später, erst ist dieser Serienkiller tot zu kriegen. Da schreit Jamie Lee Curtis, Scream-Queen, wieder und schnappt sich, um dem Schrecken ein Ende zu setzen, die Axt. Aber das reicht eben doch nicht, weil ein Produzent noch den Mammon roch. Es folgte eine weitere Fortsetzung. Platz 2. Donnie Darko von Richard Kelly, 2001. Wach auf, Gretchen. Frank, wach auf. Was hast du gemacht? Das Grauen findet hier auf verschiedenen Realitätsebenen statt. Aber die Monster oder Masken, die wir hier sehen, sind eher Projektionen von Donnie. Großartig, verzweifelt, melancholisch, der Welt entschwunden gespielt von Jake Gyllenhaal. Ein Flugzeugtriebwerk knallt in sein Zimmer. Er überlebt. Zunächst, oder? Dann gibt es eine Halloween-Party und 2 Autofahrer im Halloween-Kostüm überfahren Donnies Freundin. Oder? Was habt ihr da zu suchen mitten auf der Straße, hä? Ihr Idioten! Wunderbare Geschichte über einen mit dunklen Visionen, der immer wieder einen Mann in Halloween-Verkleidung sieht. Einen Hasen mit einer Gruselmaske nämlich. Dagegen ist der Horrorclown tatsächlich der reinste Lacher. Platz 1. Nightmare Before Christmas von Tim Burton, 1993. Ich hab die Pläne für das nächste Halloween. Halloween Town, die 2. Ich muss sie mit dir durchgehen, damit wir anfangen können. Bei Tim Burton entstanden im Stop-Motion-Verfahren mit bewegten Puppenfiguren. Wunderschön. Jack, das dürre Skelett im Nadelstreifenanzug. Er ist Chef aller Spuks und Kürbiskönig in Halloween Town. Hat aber die Nase voll vom Horror-Kürbisfest, landet nun in Christmas Town und rettet Weihnachten vor den Kumpels, den Halloween-Monstern. Die haben's nicht böse gemeint. Aber ihre Geschenke zu Weihnachten und die Entführung des Weihnachtsmannes nun, das ist nicht okay. Am Ende fragen wir uns dann allerdings mit Fug und Recht, was ist eigentlich schlimmer, Halloween oder Weihnachten? In jedem Fall gilt... Uh-oh.